This is a story about the risks and the people you meet in this business. Yeah. It's Freaky Beaks. Now when I was a small boy, my daddy said, son, this world is a hard place, and your sorrow's just begun. You'll soon be a man, son, and here is my advice. Stay far from booze and women and every kind of vice. Now, watch out for the freaks, son. Watch out for the beak, son. But freaky beaks are worst of all. Yeah, they're the worst of all. Going out of me, you do your thing, Harvey. Makes me sad. This world is a hard place, and some people drive me mad, mad, mad. I moved to the city, came leader of a band. Now I hear my daddy's words, at last I understand. He said, watch out for the freak, son. Watch out for the beak, son. Freaky beaks are worst of all. Yeah, they're the worst of all. Oh. I'm gonna sing you now an Egyptian mantra. This is to protect us against the freaks and the beaks. Akadua Tufabiu Biachebu Dodonarafa Notero Dodonarafa Notero. Yeah, you just sing that if you feel uncomfortable. Yeah, keep them off your back. Yeah. Mm-hmm. I'm working for the Yankee dollar. Yeah, I'm working for it now. Working for the Yankee dollar. The beaks have shown me how. Yeah, yeah, yeah. I'm going home. I gotta get out of this place. Yes, freaky beaks are the worst of all, man. Musik von Graham Bonds zweiter und letzten Platte, die in den USA produziert wurde. Die Aufnahmen fanden unter extrem sterilen Studiobedingungen statt. Der Produzent feuerte flugs die beiden Mitmusiker Bonds, die die Songs eingeprobt hatten, und engagierte stattdessen Sessionmusiker wie den Gitarristen Harvey Mandel. Freaky Beak, ein Song über einen Manager, den Bond damals ausgeliefert war, eröffnete die zweite Stunde des Porträts über Graham Bond im Soundcheck. Der Manager hatte den Namen Ig the Pig und die Musiker hatten Erfahrungen zu sammeln, dass Graham Bonds Frau mit Säureattentaten bedroht wurde oder dass einfach Geldsummen, die für die Band reserviert worden sollten, einfach auf das Konto des Managers fielen. Die Erfahrungen von Graham Bond in den USA waren also nicht so positiv, wie er gehofft hatte. 1969 kehrte er deshalb nach England zurück und probte mit einer neuen Band, die er Initiation nannte. Von ihr existieren keine Plattenaufnahmen und Graham Bond schloss sich schließlich als Mitmusiker einem ehemaligen Musiker seiner Band an, Ginger Baker nämlich. Der hatte zu dieser Zeit das Projekt Air Force gegründet, eine große Band mit Musikern wie Stevie Winwood und Graham Bond am Altsaxophon. Ende 1970 veröffentlichte Ginger Bakers Air Force ihre zweite LP und darauf war ein Stück zu hören, in dem Graham Bond Lied sang. Yeah. Noch während seiner Zeit bei Ginger Bakers Air Force unternahm Graham Bond noch einmal den Versuch, mit eigener Band Gehör zu finden. Holy Magic hieß die Gruppe und die erste Platte, die Ende 1970 von ihr veröffentlicht wurde. Zu Beginn der ersten Soundcheck-Stunde war davon schon unter anderem das Stück 12 Gates to the City zu hören. Ein Song, den Graham Bond schon in das Programm von Ginger Bakers Air Force eingebracht hatte. Er basierte, laut Bond-Biograf Harry Shapiro, auf der Theorie der magischen Entsprechungen aus westlicher esoterischer Tradition. Darunter werden die 12 Stämme Israels, 12 Jünger Jesu, 12 Ritter des Heiligen Grals oder die 12 Monate des Jahres und die 12 Halbtöne des abendländischen Musiksystems genannt. Graham Bond war bei dieser Platte im Herbst 1970 schon dermaßen von esoterischem Gedankengut fasziniert, dass er die Musiker im Studio um ein riesiges Pentagramm stellte, das er auf den Fußboden gemalt hatte. Jeder der Musiker musste sich an den Punkt des Pentagramms stellen, das vermeintlich durch sein Geburts- oder Sternzeichen vorbestimmt war. Dass dadurch die Rhythmusgruppe von Bass und Schlagzeug weit voneinander entfernt wurde, störte Bond überhaupt nicht. Auch die zweite LP der Band Holy Magic befasste sich mit esoterischem Gedankengut, aber es waren auch Klänge aus Afrika zu hören. Facette Graham Bonds. Klassische Reminiszenzen aus einem Soundtrack, den Bond 1972 mit dem Cream-Textdichter und späteren Musikerkollegen Pete Brown realisierte. Bevor es aber zu einer gemeinsamen LP von Pete Brown und Graham Bond kam, wurde Graham Bond von einem weiteren ehemaligen Angestellten als Mitmusiker engagiert. Jack Bruce and Friends heißt die Gruppe, in der unter anderem auch der Gitarrist Chris Spedding zu hören war. Vor einigen Jahren erschien auf einem kleinen Luxemburger Label eine Platte mit Live-Aufnahmen dieser Gruppe von Jack Bruce. Studioaufnahmen gibt es von ihr nämlich überhaupt nicht zu hören. Hier also die seltene Gelegenheit, Graham Bond im Rahmen der Jack Bruce Band zu hören, eine Aufnahme aus dem Jahr 1971. Shower, drive aus Salt von einem Konzert von Jack Bruce and Friends aus dem Jahr 1971, mit dabei Graham Bond an der Orgel und am Altsaxophon und mit einem zweiten Saxophonisten, den die Musiker schon aus den 60er Jahren herkannten, Art Thiemann, der nicht bei allen Konzerten von Jack Bruce and Friends dabei sein konnte, weil er einen Tagesjob hatte und der war Chirurg. Graham Bond blieb nicht allzu lange bei Jack Bruce, obwohl Bruce von einigen magischen musikalischen Momenten zu berichten weiß. Es kam aber auch zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Bruce und Bond. Bruce hatte wohl nicht die Härte eines Ginger Bakers, um Graham Bonds Magiesprüche und anderes zurückzudrängen. Sein späterer Mitmusiker Pete Brown nannte als Grund für Bonds Entlassung, er hätte die Songs von Jack Bruce nicht sicher genug behalten. Mindestens so wahrscheinlich ist aber, dass ein Streit mit dazu beitrug. Und bei diesem Streit war Bruce so wütend geworden, dass er ein Waschbecken aus der Wand riss, um es Bond über den Schädel zu ziehen. Im Kontrast zu der eben gehörten Zusammenarbeit von Jack Bruce und Graham Bond aus dem Jahr 71 noch einmal ein Sprung zurück ins Jahr 64, in die Tage der Graham Bond Organization. Bruce wird bei dem Stück Big Boss Man als Solist auf dem sechsseitigen E-Bass präsentiert. Und vorher hat man die rare Gelegenheit, Graham Bond im Gespräch mit dem Clubbesitzer Dick Jordan zu belauschen. As I was saying, don't forget, tomorrow we have Sonny Boy Williamson, Wednesday Dick Morrissey and Bobby Breen. And don't forget, Clues Clique is open every day of the week except Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Thank you. So they are. In a few weeks' time... Have you got the applause sign? Have you got the applause? The sign that we hold up when we want them to applaud. Have you got that sign? Well, Dick's got the clap. Right. Dick's got the clap. What? No? No, that's a... Right. That's a very catchy joke. When I raise my hand like that and go like this, we want when all you the chicks... Your hat scream. Smells! Right, that's right. All the chicks scream an owl. That's most of the men screaming. What? What? They don't want to know. They don't want to know. They don't want to know. Get on with it. Well, ladies and gentlemen, I've got to speak now as if you've just come in off the streets. So, cloakrooms. Cloakrooms to the right. Now, ladies and gentlemen, tonight is Monday night and tonight is my guest night. Get on Henry with Hall. It. Who? Henry Hall. Oh, Henry Hall, yes. Ladies and gentlemen, welcome to Clues Clique, where, thank you, there's only three people here, it sounds like, on the microphone. So how many is there here? Let's have a big hand. Hey. Now, actually, we could still be cheating, because all we've got to do is put hand claps onto the tape. So ladies and gentlemen, welcome to Clues Clique. Hey. Well, I'll start again. ladies and gentlemen, boys and girls, ABC minors. Oh, look, he keeps on kissing. Ladies and gentlemen, now welcome to Clues Clique, where great, one and only Graham Bond and his organisation is with us this evening. Die Graham Bond Organization 1964 im Klux Klee Club in London. Zurück aber ins Jahr 1972. Nachdem sowohl die eigene Band Holy Magic und die Zusammenarbeit mit Ginger Bakers Air Force und Jack Bruce's Band gescheitert waren, verschlimmerte sich Bonds Drogenkonsum. Aber da er fast gar kein Geld mehr hatte, ging er dazu über, Hustenmedizin mit Morphiumgehalt zu trinken. Ein Mittel, das damals in England ohne Rezept über die Ladentheke ging. Trotzdem kam es in dieser Zeit, 1972 also, zur Zusammenarbeit mit dem Cream-Textdichter Pete Brown. Two Heads Are Better Than One hieß diese Platte, und trotz einem recht interessanten Stück war diese Platte schon ein Anzeichen, dass Graham Bonds musikalischer Stern im Sinken begriffen war. Hier ein Ausschnitt aus dieser Platte. Brown und Graham Bond mit einem Song aus ihrer gemeinsamen LP Two Heads Are Better Than One aus dem Jahr 1972. Graham Bond wurde von seinem ehemaligen Saxophonisten Dick Haxtell Smith 1972 auch noch zur Produktion von dem Soloalbum A Story Ended eingeladen. Moses in the Bulrush Horses ist eine Nummer, auf der Graham Bond die Lead Vocals übernimmt. Eine Nummer, von der Texter Pete Brown schreibt, ihm wäre erst nach Vollendung dieses Stückes klar geworden, dass dieses Stück über Graham Bond gehe. Und auch Graham Bond sagte, erst nachdem er diesen Song gesungen hatte, wäre ihm klar geworden, dass dieser Song von ihm handelt. It's a black dictation, raining down friendly purple vest homes, call it recreation. Hey, the world's inside me, flowers that grass me. Locked up in my fortress, I just talk about some passing sentence, I'm a seat of undress. Being an entertainer, slipping to the side, I never notice lines in the tamer. Clowning costume, mother was a mobster. Yeah, she was looking for a headdress. Keep away the dreams of her. Just horseman news I never digest. Keeping my head straight down in the fire grate. So I'm bumming. Faces are below, I'm getting started. I'm the ones who love me. Packing in the people. Pulling at the best to show the inside, swinging the people. While Hitler organizes, while Hitler organizes, everybody's on his day. Everybody's on his day. Times are from top to towers, gazes of imposes. It's a meditation, raining down friendly purple vest homes, called recreation. Yeah, they do. Pain was inside me. Power that thrash me. Locked up in my fortress. I can stop a class from passing sentence. I'm a state of undress. Be an entertainer. Slip it to the side, I never notice lines in the tamer. While Pharaoh organizes, tell everybody it's time to say. Das war von der 1972 veröffentlichten LP A Story Ended von Dick Haxtell Smith ein Beitrag, in dem Graham Bond den Lead-Part übernahm. Zum Kontrast noch einmal der junge Graham Bond, wieder mit Dick Haxtell Smith am Saxophon, High Heel Sneakers aus dem Jahr 1964. Put on your red dress, baby. You're coming out tonight. On your red dress, baby. Well, you're coming out tonight. you smile. Whoa! Cause everything's alright. Alright. Put on your high heel sneakers. Put your wig head on your head. On your high heel sneakers. Put your wig head on your head. Well, you look so nice. Woo, you're sure gonna knock 'em dead. Oh, knock 'em dead. Put on your red dress, baby. Well, you're coming out tonight. Put on a happy smile. Woo, cause everything's alright. Oh, one more time. Put on your high heel sneakers. With it on your head. Put on your high heel sneakers. Put your big head on your head. Yeah, you look so nice. Woo, you're sure gonna knock 'em dead. Oh, that's what I said. You're gonna knock 'em dead. Oh. Die deprimierenden Ereignisse, die zu Graham Bonds Tod 1974 unter den Rädern einer U-Bahn führten, werden in Harry Shapiros Biografie sehr gut recherchiert vermittelt. Es geht da um sexuellen Missbrauch seiner Stieftochter, zusehenden, zunehmenden seelischen Verfall und schließlich der nie geklärte Tod unter den Rädern der U-Bahn. Am Schluss dieser Stunde soll jedoch noch mal ein sehr interessanter Titel von Graham Bonds Platte Holy Magic stehen. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht. Communication, then I found it when I met with you. Now we work our magic together. There-